Kundgabe 6096. Empfangen durch Bertha Dudde am 2.11.1954. Erdenwandel, Gnadenakt. Rückkehr zu Gott. Es ist ein unermesslicher Gnadenakt Gottes, dass ihr als Mensch auf dieser Erde wandeln dürfet. Denn ihr habt unverdient eine Möglichkeit, wieder in den Besitz von Licht und Kraft zu gelangen, die ihr einst freiwillig dahingegeben habt. Eure Sünde gegen die ewige Liebe war so ungeheuer, dass die ewige Verdammnis die gerechte Strafe dafür gewesen wäre. Denn ihr lehntet euch auf gegen das höchste und vollkommenste Wesen, dem ihr euer Sein verdanktet, dessen übergroße Liebe euch ins Leben rief. Ihr wieset diese Liebe zurück. Ihr brachtet ihm Feindschaft entgegen, der euch nur unbegrenzte Liebe schenkte. Und ihr stelltet dadurch eine Kluft her zwischen ihm und euch, die von euch aus nimmermehr zu überbrücken war. Und demnach wäre euer Los ewige Trennung von Gott gewesen, was gleich ist ewiger Verdammnis in Finsternis und Qual. Die Liebe Gottes aber gab euch nicht auf. Sie fand Mittel und Wege, den Abstand zwischen ihm und euch zu verringern, um euch wieder sich selbst zuzuleiten. Und dazu gehört auch das Erdenleben als Mensch, das darum ein besonderer Gnadenakt Gottes ist, weil ohne euer eigenes Verdienst ihr auf einen Weg geführt wurdet, der direkt zu Gott zurückführt, wenn ihr ihn so wandelt, wie es Gottes Wille ist. Wenn ihr für die Zeit eures Erdenwandels euren Willen dem Willen Gottes unterstellt. Jegliche Erinnerung an euren Fall ist euch genommen. Ihr werdet als selbstständige Wesen nur vor eine Entscheidung gestellt, gut oder böse zu wollen, zu denken und zu handeln. Ihr seid sündig durch eure einstige Auflehnung wider Gott, aber ihr könnet diese Sünde wieder gut machen. Ihr könnet ihrer ledig werden, wenn ihr euch während eures Erdenwandels nicht wider Gott stellt, sondern euch bewusst ihm zuwendet, wenn euer Wille gut ist. Dann wird auch euer Wandel auf Erden gut sein. Er wird dem Willen Gottes entsprechen und ihr habt dann die Willensprobe bestanden. Ihr habt euch zu Gott bekannt, dem ihr einst in Feindschaft gegenüberstandet. Die übergroße Liebe Gottes schuf euch diese Gelegenheit, wieder zurückzukehren zu ihm, um Licht und Kraft in Fülle entgegennehmen zu können und euren Urzustand wieder zu erreichen. Es ist ein Gnadenakt, dessen ihr euch nur dadurch würdig machen könnet, indem ihr ihn ausnützet, indem ihr seine unendliche Liebe auf euch wirken lasset und sie erwidert durch eure völlige Unterwerfung. Denn ihr würdet aus eigener Kraft nimmermehr die Rückkehr zu ihm vollziehen. Und nur diese unverdiente Gnade der Verkörperung als Mensch kann die Rückkehr zu Gott ermöglichen, die darum nicht hoch genug bewertet werden kann und die erst richtig erkannt wird, wenn sich die Seele wieder im Licht- und Kraftzustand befindet. Dann erst erkennt sie, was sie war, was sie ist und noch werden soll. Dann erst erkennt sie auch die unendliche Liebe Gottes, der sie einst widerstand. Und dann wird sie ihn lieben mit aller Innigkeit und in dieser Liebe auch ihre Seligkeit finden. Amen.